Bayern 1 Live Talkradio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, meine Lieben, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio zu unserer Freitag-Nacht-Ausgabe, die wie immer eine offene Themensendung ist. Also ihr könnt euch hier bei mir melden zu jedem Thema, über das ihr gerne reden wollt, diskutieren wollt oder was auch immer. 0800 220 50 50, die kostenfreie Telefonnummer, E-Mail-Adresse domian@wdr.de. Bin sehr gespannt auf eure Anrufe, eure Themen, und die erste Anruferin heute Nacht heißt Sonja. Sonja ist 29. Guten Morgen. Hallo Domian. Hallo Sonja. Ja, um was geht's bei dir? Also ich glaube, dass mein Freund pornosüchtig ist. Ich habe ziemlich viel recherchiert über das Thema und finde da sehr viele Parallelen. Und das Problem, was ich halt jetzt habe, ist, dass ich überhaupt nicht weiß, wie ich mit ihm darüber sprechen soll. Weil er weiß nicht, dass ich eigentlich schon komplett über das ganze Thema Bescheid weiß. Woher weißt du denn überhaupt, dass er offensichtlich sehr viel Pornografie konsumiert? Also ich habe einmal, gab es nachts eine Situation, da habe ich mitgekriegt, dass er eben ein Porno geguckt hat am PC und habe ihn quasi dabei erwischt, was ich überhaupt nicht schlimm finde, weil Pornos sind das Normalste der Welt, und wenn er hin und wieder mal ein Porno guckt, auch alleine, das ist für mich völlig okay. Bin aber dann neugierig geworden, warum er es so versteckt hat, und habe dann einfach mal den PC durchforstet und habe dann halt mitgekriegt. Als du ihn erwischt hast, wie du sagst, wie hat er denn da reagiert? Na, er hat sofort weggeklickt. Und dann habe ich gesagt, was versteckst du vor mir? Ich will jetzt wissen, was das ist. Und dann sagte er so, nee, das möchte er mir nicht zeigen. Und dann ich so, los jetzt, ich will das wissen, das ist für mich ein unangenehmes Gefühl. Ja. Und dann hat er halt aufgeklickt und dann habe ich gesagt, ja, und wo ist jetzt das Problem? Ne? Ich finde es nur nicht gut, wenn du es halt machst, wenn ich nebenan im Zimmer bin. Ja. Das muss jetzt nicht sein. Aber ich habe es nicht zum Problem gemacht. Ich fand es völlig okay. So, dann hast du heimliche Recherchen angestrebt. Ich habe dann geguckt und habe halt dann festgestellt, dass er also über 1000 Pornos auf seinem Rechner hat. Ach, über 1000 Pornos? Ja, und das alles, also er hat das alles archiviert in Excel-Tabellen, das heißt, wie viele Pics das sind, also ganz akribisch. Das heißt, du hast geschnüffelt in seinem privaten Speicherraum? Ja, wobei das ein PC ist, den wir beide nutzen, also es war jetzt nicht so... Also dass ich heimlich da dran gegangen bin. Das ist nicht eine Datei, wo sein Name drüber steht und persönlich oder irgend sowas. Nein. Also ist das nicht so ganz schlimm, dass du das entdeckt hast? Nee. Ja. Über 1000 Pornos. Ja. Filme. Ja. Ja. Und dann habe ich halt festgestellt, anhand der Dateien, wann die bearbeitet werden, dass das für ihn in absolut Zeit... Ja, eigentlich fast wie eine Arbeit tagsüber ist. Ich muss dazu sagen, er ist Profisportler und hat deshalb sehr viel Freizeit, weil sein Training halt nur einen gewissen Teil des Tages einnimmt, 2 bis 4 Stunden, den Rest hat er frei. Ja. Und also ich sehe halt zum Beispiel, wenn er da reingeht, dass er um 8.30 Uhr morgens fängt er damit an und hört dann so um 13.40 Uhr, bevor er zum Training geht, hört er damit auf. Also das ist für ihn eine richtige Beschäftigung. Du bist dann berufstätig tagsüber? Ich bin berufstätig, Du kannst das ja aufgrund der Dateien auch sehen, wie lange er die schon sich anschaut oder wann er die erste abgespeichert hat. Ja. Wann? Wie lange läuft das Ganze schon? Ja gut, wir sind jetzt knapp 2 Jahre zusammen und aus der Zeit sind auch die Filme, die ich sehe, löscht dann ja auch zwischendurch. Ja, ja. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass während der Zeit, als ihr jetzt zusammen wart, er ein fleißiger Porno-Konsument war. Ja, und ist. Genau so ist es. Hast du ihn auf dieses aufmerksam gemacht, was du da entdeckt hast? Nee, und das ist genau das Problem, weil ich weiß nicht, wie ich mit ihm darüber sprechen soll, wie ich ihn damit konfrontieren soll, weil das Kernproblem an der Sache ist einfach, Ich glaube, dass ich ihm was Substanzielles einfach nehme. Es ist, man muss dazu sagen, ein Profisportler hat kein einfaches Leben, auch wenn es für viele ein absoluter Traumjob ist. Mhm. Es ist nicht einfach, damit umzugehen, wenn man so in der Öffentlichkeit steht, und es ist auch nicht einfach, seinen Tag zu füllen, ja, weil er muss ja trotzdem immer bereit sein. Ja. Und wenn ich ihm das jetzt wegnehme, dann habe ich das Gefühl, er fällt in ein Loch. Also ich habe das Gefühl, wie ein kleines Kind, was in der Ecke sitzt, ja, und ich nehme ihm das Spielzeug, ja, weg und sage so, und jetzt beschäftige dich mit dir alleine. Und ich würde halt gerne wissen, wie ich das angehen soll. Haben wir schon gesagt, Profisportler, würde ich ihn kennen? Oder meinst du, ich kenne ihn? Ja, das, ja, glaube ich. Ach so. Und da will ich nicht weiter nachfragen, denn wir wollen, ja, auf keinen Fall, dass, nee, dieser Mann in irgendeiner Weise erkennbar wird. Richtig. Du hast gerade gesagt, als du ihn erwischt hast, ja, dass dir das eigentlich wurscht ist. Soll er das sich angucken? Nur vielleicht nicht, wenn du gerade nebenan bist. Ja. Warum eigentlich nicht, wenn du nebenan bist? Ja, weil irgendwie, also wenn er es mit mir zusammen gucken würde, fände ich das völlig okay. Aber das habe ich zweimal gemacht und ich habe das Gefühl, er hat da keinen Spaß dran, mit, mhm, mir zusammen Porno, mhm, zu gucken. Wenn er das alleine macht, ich gucke auch hin und wieder alleine in Porno, finde ich es auch okay. Aber wenn ich nebenan liege, muss es nicht sein, dass mein Freund sich ein Porno anguckt und gegebenenfalls auch dabei masturbiert. So, ja, und das macht man ja in der Regel. Man guckt ja Pornos nicht wie Spielfilme, sondern in der Regel. Man sucht ja sexuelle Befriedigung. Ganz genau, ja. Wie ist denn eure Sexualität? Also unsere Sexualität würde ich als sehr gut bezeichnen. Mhm. Es ist jetzt, ich mache es jetzt nicht an der Quantität fest, sondern mache es an der Qualität fest. Also wir hatten bis vor 3 Wochen, weil ich muss dazu sagen, dass ich in den letzten 3 Wochen ein Problem damit habe, mit ihm zu schlafen. Das kommt natürlich auch dazu, weil du das entdeckt hast. Das Thema immer mehr beherrscht. Ja. Also ich entwickle schon so eine gewisse Co-Sucht, ja. Wie meinst du Co-Sucht? Ja, also meinen Tag beziehungsweise meinen Feierabend oder die Minuten, die mir die Möglichkeit geben zu gucken, wie viel hat er wieder gebrannt, was, mhm, hat er gebrannt und, mhm, so, das ist für mich natürlich auch wie eine Sucht jetzt, da immer, mhm, zu gucken, ne? Mhm. Und ich habe halt auch Angst, was da in der Zukunft noch kommt, weil, mhm, es wird immer krasser. Also er hatte am Anfang ganz normale Pornos, jetzt lädt er extreme Dinge runter wie Bondage-Geschichten und urinieren und solche, ach so, Themen. Ach so. Also, ich war davon ausgegangen, das ist alles relative normale Pornos. Nee, das wird jetzt, ach so, alles immer heftiger. Und aber Sonja, da ist eigentlich die Frage schon beantwortet, was du tun musst und sollst. Ich muss mit ihm drüber reden. Ja, du musst mit ihm drüber reden. Wenn aber ich, du, weiß nicht wie. Oh Gott, wie? Genau wie mit mir jetzt. Indem du ihm sagst, was du entdeckt hast und ihm das alles genauso erzählst und ihm sagst, dass du dir Sorgen machst. Ja, aber Domian, ist es nicht so wie bei einem Alkoholsüchtigen? Wenn ich dem Alkoholsüchtigen sage, du hast ein Problem mit Alkohol, bringt das nichts, weil der Alkoholsüchtige muss selber erkennen, ja, dass er ein Alkoholproblem hat. Du sollst hat. Ja auch nicht sagen, dass er ein Problem damit hat, sondern du sollst sagen, dass du ein Problem damit hast, dass er das macht. Ja, das stimmt. Das ist erstmal ein ganz großer Unterschied. Und mal sehen, was er sagt, wie er darauf reagiert. Ich vermute mal, dass der sperrig ist, ne, und sich schämt oder erstmal vielleicht. Er hat schon ein Problem damit, über Sexthemen zu reden. Mhm. Also er ist kein sehr offener Mensch. Mhm. Und deshalb habe ich halt Angst, dass er da total blockiert und dann das Ganze versteckt und ich es nicht mehr mitkriege. Ja, aber die Tatsache, dass du das jetzt weißt und die Tatsache, dass du weiter sehr viel forscht und das beobachtest und mir sogar sagst, dass da so eine Co-Abhängigkeit oder wie immer man das bezeichnen mag, entstanden ist, sagt nichts anderes, als du musst mit ihm sprechen. Ja. Du musst mit ihm sprechen. Aber was soll ich ihm denn sagen? Und das ist halt mein Problem. Was soll ich ihm sagen? Was ist meine Erwartung? Weil ich kenne ja die Lösung des Problems. Naja, interessant wäre ja erstmal von ihm zu erfahren, wenn er denn erstmal ein bisschen ans Sprechen käme, was er dazu sagt und ob er sogar auch sagt, ich kann gar nicht mehr ohne. Ich kann gar keinen Tag mehr, keine Freizeit mehr leben, ohne mir die Sachen da reinzuziehen. So. Ja. Wenn das so ist, finde ich das wirklich ein ernstes und bedenkliches Problem. Da würde ich auch von einer Sucht sprechen. Hm. Und jede Sucht, die man alleine nicht in den Griff bekommt, die muss man behandeln. Das ist aber jetzt Schritt 3 vor Schritt 1. Ja. Wenn er es, ich weiß ja nicht, vielleicht ist es ja auch ein bisschen harmloser, als du vermutest. Ich weiß es nicht. Ja, aber gut, ist das harmlos in der Nein, Masse? Eigentlich nicht. Nein, ist es nicht. Und nein. Mit den ich finde ja grundsätzlich deine Einstellung schon mal sehr gut und sehr bemerkenswert, dass du sagst, das ist mir eigentlich egal, wenn er das sich ab und zu mal anguckt, soll er machen. Es gibt viele Frauen, oder auch nicht nur Frauen, ja doch, in der Regel sind es Frauen, die sagen, ich kann das nicht ertragen und ich bin eifersüchtig. Nee, ich weiß ja, dass das nichts mit mir zu genau, tun hat. Ganz er genau. liebt mich ja von ganzem Herzen. Ja, ja, und das ist ja kein Fremdgehen. Weiteres Argument, dass du mit ihm reden musst, ist, dass du auch sagst, dass eure Sexualität, oder zumindest wie du sie empfindest, seitdem etwas verspannt ist. Klar, weil du weißt natürlich, was das für Bilder sind und wenn man dann die ganzen Mädels mit ihren Netzstrümpfen sieht und so, und ich weiß halt, er beschäftigt sich rund um die Uhr dann damit, fällt es mir schwer, mir zu Hause Netzstrümpfe anzuziehen und das zu genießen. Absolut. Also wenn ich mich jetzt gerade in dich hineinversetze, jetzt gerade, wo du das auch nochmal so sagst, da muss man wirklich, da brennt es einem ja so auf den Fingernägeln, dass man mit dem Partner drüber sprechen muss. Das kann man ja alles nicht verschweigen und in die Ecke stellen. Das geht ja nicht. Das geht nicht. Ich würde dir mal ganz gerne noch von meiner Psychologin eine Adresse geben. Für den Fall, dass es wirklich sehr kompliziert wird und er irgendwie Hilfe braucht. Na gut, er ist ein prominenter Mann, das heißt, da kann er auch nicht zu irgendeiner Beratungsstelle gehen. Nee, das so einfach geht das dann nicht. Da müsste er sich privat oder müsstet ihr privat einen kompetenten Ansprechpartner euch suchen, ja, der das diskret dann auch behandelt. Ja. Ja. So ist es. Sonja, du musst reden, es geht nicht anders. Ja. Du musst da durch. Du musst da durch. Vielleicht können wir noch mal reden miteinander, wie die Sache ausgegangen ist. Würde mich sehr interessieren. Ja. Ansonsten erstmal wünsche ich dir ein gutes Gespräch mit deinem Freund. Ja, vielen Dank. Alles Gute, auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss. Ich weiß natürlich, dass ihr alle brennt. Wer könnte denn das nun sein? Aber hier bei uns wird nichts durchsickern. Hier ist Cornelia. Cornelia ist 49. Guten Morgen, Cornelia. Hallo. Hallo Cornelia. Schön, dass du da bist. Um was geht's bei dir? Ja, es ist vielleicht ein bisschen blöde an, aber meine Frage war so, wie ich meinen alten Eltern, ich sag mal, erklären kann, dass ich lieber sterben würde. Also es hat eine lange Vorgeschichte. Ich denke mal, das wird den ganzen Rahmen sprengen. Dass du lieber sterben möchtest. Wie du das deinen alten Eltern erklärst. Ja, also die wissen um meine Probleme über Jahrzehnte. Fangen wir mal kurz mit den Eltern an. Wie alt sind die Eltern? Die Mutter ist 81 und der Vater ist 87. Ja. Sind die Eltern noch so für ihre Verhältnisse ganz gut dabei? Oder die sind fit. Ja, total. Bist du erkrankt, körperlich erkrankt? Nein. Warum möchtest du nicht mehr leben? Also ich habe mit 11 Jahren einen sexuellen Missbrauch erlebt. Von wem? Hab dann von einem Nachbarn, der mich so erpresst hat mit meinem Hund, dass er den dann töten würde, wenn ich nicht das tun würde. Wie alt war der Mann damals? 19. Und du? Circa 18. Ich war 11. 11. Ist das einmal vorgekommen oder über einen längeren Zeitraum? Dreimal. Eine Vergewaltigung. Ja gut, aber das habe ich, denke ich, verarbeitet. Ich bin seitdem Medikamenten und Alkohol abhängig und habe im Grunde gar nichts mehr hingekriegt. Ich denke auch, dass ich gar nicht beziehungsfähig bin, sondern dass ich allen, die mich vielleicht lieb haben, irgendwo einen draufhaue. Hast du denn mal eine Beziehung gehabt? Oder? Ich war verheiratet. Ich bin immer noch verheiratet, aber lebe seit 10 Jahren getrennt, jetzt im 10. Jahr. Gibt es Kinder? Einen Pflegesohn, ja. Ein Pflegesohn. Wie alt ist der Pflegesohn? Der ist jetzt 17 geworden, am 21. Februar. Ja. Wie ist denn dein Verhältnis zu dem Pflegesohn? Also ich sag mal so, mein Mann hat vor 2 Jahren gesagt, wenn ich ihn nicht an einem betreutes Wohnen gebe, würde er mir nicht mehr zur Seite stehen. Und ich wusste, dass ich das alleine nicht schaffe. Seitdem lebt er in einem betreuten Wohnen. Der Pflegesohn? Der Pflegesohn. Ja, es ist mein Sohn. Dein Sohn? Also für mich ist es mein Sohn. Ja. Also du hast ihn adoptiert mit deinem damaligen Partner? Nee, als Pflegesohn. Als Pflegesohn? Als Pflegesohn. Ach so. Weil da die Mutter noch dagegen war. Oder immer dagegen war. Und wie viele Jahre hat er bei dir gelebt? 14 Jahre. 14 Jahre. Das ist ja wie dein Kind dann. Das ist mein Kind. Hast du heute Kontakt mit ihm? Ja, na klar. Ja, oft. Er zieht sich immer mehr und mehr zurück, seitdem er im betreuten Wohnen ist. Ist das für ihn schlimm, dass er dort lebt und nicht bei dir leben kann? Ich glaube mittlerweile nicht mehr. Aber am Anfang war es ein Schock. Ja, für uns beide. Wie lange lebt er denn schon in der Pflegefamilie, in dem betreuten Wohnen? Seit 2 Jahren. Ja. Also er ist jetzt 17 und 15. Und er hat aber damals zusammen mit dir und deinem Partner gelebt, ganz am Anfang. Nein. Also ich bin seit 1999, da habe ich meine erste stationäre Therapie von 5 Monaten gemacht. Mhm. In dem Jahr habe ich mich von meinem Mann getrennt, weil es halt ja nicht gemeinsam ging, weil er eifersüchtig auf den Jungen war. Und das heißt, du bist schon eine extreme Bezugsperson für diesen jungen Mann. Ja. Kann man so sagen. Ja, ich weiß, worauf du hinaus willst. Nein, ich frage, ich will ja erstmal nur deine Verhältnisse einfach nur mal verstehen. Das ist natürlich ein großes und ein schwerwiegendes Wort, wenn man sagt, ich will nicht mehr leben. Kannst du mir das in einigen Sätzen begründen, warum? Ich bin einsam. Mhm. Ich habe keinen Sohn mehr hier. Ja. Er wendet sich mehr und mehr ab von mir. Ja. Sag ich mal so, was im Grunde normal wäre. Mhm. Was ich auch, gar keine Frage, ich kann loslassen. Ja. Aber ich glaube nicht, dass ich noch irgendwann beziehungsfähig wäre. Ja. Oder überhaupt beziehungsfähig sein wollte. Also du sagst, ich bin einsam, der Junge wendet sich von dir ab. Was sind... Was gibt's noch für... Ich habe keinerlei Verantwortung mehr, sagen wir mal so. Du bist nicht berufstätig? Ich bin berufstätig, ja. Du bist noch berufstätig? Ich bin berufstätig. Ah ja, darf ich fragen, was du machst? Ich bin Sozialheilpädagogin. Sozialheilpädagogin, also einen tollen Beruf. Ja. Ja, was machst du konkret? Seit neun Jahren arbeite ich mit an demenzerkrankten älteren Menschen und... So. An Alzheimer-Patienten. Und du sagst mir, du trägst keine Verantwortung mehr? Nee. Ja, das sehe ich aber jetzt. Ich denke mal, ich habe in den ganzen 9 Jahren, die ich jetzt da an der Arbeit bin, erlebt, dass jeder ersetzbar ist. Ja, das ist aber einfach so. Das ist kann ja. Ich meine, das ist ja ein Allgemeinplatz. Wir sind, jeder ist ersetzbar. Aber es ist ja die Frage, was jemand gerade an dem Arbeitsplatz, an dem er arbeitet, in dem Moment leistet und was er tut. Und ich finde, ohne jetzt konkret da Genaues zu wissen, dass du eine verdammt verantwortungsvolle und wichtige Arbeit leistest in unserer Gesellschaft und vor allem in diesen Menschen gegenüber. Ja, okay. Ja, das wisch mal nicht weg. Das sage ich auch nicht, um dich jetzt aufzubauen. Das meine ich sehr, sehr ernst. Das weiß ich auch selber. Und das ist nicht so, als wenn ich irgendwie in abgehobene Welten lebe. Das weiß ich. Mhm. Ich weiß, dass ich einigen viel wert bin von den älteren Gästen, sag ich mal. Und wahrscheinlich auch sehr viel wert deinen Eltern bist. Das ist das Problem, ja. Die Eltern lieben dich sehr. Ja. Wie viele Kinder haben deine Eltern? 4 insgesamt. 4. Hast du einen engen und regen Kontakt zu deinen Eltern? Ja, täglich. Täglich? Leider. Leider, weil? Ja, ich stecke seit 2 Jahren in einer ziemlich miesen Situationen, Schulden, ja. Weil mein Mann den Unterhalt eingestellt hat. Ja. Ja, und sie mir halt finanziell unter die Arme gegriffen haben, was ich ganz, ganz schrecklich finde. Weil es deinen Stolz verletzt? Nein, weil es mir leid tut für sie. Ach so. Weil ich weiß, dass sie gespart haben für ihr Alter. Mhm. Und es ist... Wie viel Geld geht es denn da? 15.000 bestimmt, mit Sicherheit. Die du ihnen noch schuldest? Und die du ihnen mittlerweile schuldest? Ja. Wird das immer noch mehr oder ist jetzt ein Ende abzusehen? Es ist im Moment kein Ende abzusehen, weil ich halbtags nur arbeiten kann und noch keine ganze Stelle bekommen habe und auch wohl nicht bekommen werde im Moment. Aber warum so viel, wofür brauchst du im Moment so viel Geld, dass du Schulden machen musst bei deinen Eltern? Es ist die Miete. Ich verdiene 1.000 netto. Mhm. das ist 500 Euro Miete, dann kommt Telefon dazu, Versicherung. Und dann spare ich jeden Monat 200 Euro für meinen Sohn. Das lege ich also auf dem Extrakonto an. Ja, und dann halt Schulden aus alten Kreditverträgen, als ich auch schon nicht mal weiter wusste. Machen deine Eltern dir Vorwürfe? Nein, die helfen, nein, die helfen, überhaupt nicht. Die helfen dir das gerne. Das ist ja das Schlimme. Also ich würde, mein Gott. Cornelia, alles, was du sagst, ist lösbar. Und ich glaube dir nicht, dass du tot sein willst. Doch, ganz bestimmt. Ganz bestimmt. Das ist also sicher wie das Amen in der Kirche. Du hast Eltern, die du liebst und die dich lieben. Du hast einen Sohn. Da ist es im Moment ein bisschen kompliziert. Nur gut, er ist 17 und da gab es dann auch große Schwierigkeiten zwischen euch beiden. Aber für den du sogar noch 200 Euro bei deinen knappen Mitteln auch noch sparst im Moment. Das heißt, da ist auch eine tiefe Herzensbindung da. Du hast etwas sehr Schlimmes erlebt, als du sehr jung warst und hast gerade so gesagt, das ist ja nun überwunden. Ich glaube nicht, dass das überwunden ist. Ich gehe mal davon aus, dass du nie behandelt worden bist diesbezüglich. Doch, ich habe ja 1999 eine fünfmonatige Entwöhnungstherapie gemacht. Okay, das ist noch ein anderes Problem. Da geht es um Alkoholismus. Ich meinte jetzt bezogen. Das war auch schon mit psychologischer Beratung dabei. Hast du da diese Thematik der Vergewaltigung? In der ersten Therapie nicht. Dann hatte ich 2001 noch einmal eine und da hatte ich es dann angesprochen. Ja, manchmal reicht Ansprechen nicht aus, sondern das ist ein langwieriger Prozess. Dann hast du mir gesagt, ich bin so einsam. Als Grund, warum du sterben möchtest. Auch das Problem. Nee. Oh, shit. Ich will nicht sterben, weil ich einsam bin. Sondern ich bin einsam, weil ich sterben will. Damit ich nicht zu vielen schade. Oder weh tue. Was meinst du, wie viele Menschen du weh tätest, wenn du dir das Leben nehmen würdest? Und zwei. Und deinem Sohn? Nein, ja. Entschuldigung. So. Aber was für ein Gewicht hat das? Die alten Menschen, 87 und 81, die Tochter nimmt sich das Leben. Der Junge, der dich natürlich liebt, auch wenn er sich vielleicht im Moment etwas abwendet. So, das weißt du, das ist eine Katastrophe. Jetzt sag mir mal nochmal, was deinen Alkoholismus anbelangt. Trinkst du im Moment? Ich trinke seit Wochen. Ich nehme Alkohol, Medikamente, trinke seit Wochen. So, dann verdammt nochmal. Ich denke mal, wenn der Arbeitgeber das jetzt hört, dann... Ja, der hört das jetzt nicht. Ja. Wieso gehst du das denn, das Problem nicht von dieser Seite an? Du hast schon mal Entgiftungen gemacht, sagst du. Ja, allerdings auch im Bereich dieses Arbeitgebers. Hm. Und wenn ich das nochmal machen würde, dann wäre ich den Job los. Ja. Insofern... Weißt du, eine Arbeitslose, Cornelia, ist mir millionenfach lieber und eine gesunde, seelisch gesundete Cornelia als eine tote Cornelia. Cornelia, ich glaube, ich will das nicht kleinreden. Ich erahne auch die große Last, die auf dir liegt und auch die Ausweglosigkeit, die dich da plagt. Aber ich würde wirklich mit aller Vehemenz appellieren an dich, Auswege zu suchen und Auswege zu gehen, die wirklich auch anzugehen. Ich weiß, wenn wir in aller Ruhe jetzt gleich, das werden wir natürlich machen, mit dir noch reden, dass wir dir eine ganze Menge Wege aufzeigen können, die du gehen kannst. Du bist eine Frau von erst 49 Jahren. Erst 49? Ja, das sage ich. Du bist erst davon über 30 Jahre abhängig. So. Aber es könnte sein, dass wenn du dich jetzt entscheidest und dich auf den Hintern setzt, dass du in die nächsten 30 Jahre sauber lebst und trocken lebst. Aber ich will nicht mehr. Das glaube ich dir nicht. Doch, ich glaube es dir nicht. Wenn du deine Eltern vor Augen hast, die alten Leute, und wenn du deinen Sohn siehst und wenn du die Perspektive siehst, dass du vielleicht, und die Chancen sind da, dass du auch wieder schöne Sachen erleben kannst, die dir in deinem Leben auch Spaß machen. Dass du denn auch leben möchtest. Ich sehe die Chancen nicht mehr. Also ich will jetzt auch nicht die Sendung, wer weiß wie lange, aufhalten. Ich möchte einfach meinen Frieden haben. Und für mich war die Frage definitiv... Ganz egoistisch, ich will meinen Frieden haben und schürze drei Leute ins Unglück. Oh, scheiße. Gib doch einem Fachmenschen die Chance, dir die Möglichkeiten aufzuzeigen, die du hast. Im Moment, du bist zugedröhnt, du hast Tabletten und hast Alkohol getrunken heute. Ich bin nicht zugedröhnt, nein. Das ist also ein Normalzustand. Ja, okay, also, ich meine es auch nicht so böse, aber naja. du hast getrunken, du trinkst ja schon wieder sehr lange, da ist man natürlich auch angeschlagen. Mhm. Aber alles beweist mir doch auch die Tatsache, dass du mich hier anrufst und dir auch klar war, dass, was ich wahrscheinlich, in welche Richtung ich argumentieren würde. Wobei du auch weißt, dass ich auch Menschen ernst nehme, die sagen, ich möchte nicht mehr leben. Weißt du, ich bin nicht ein platter, immer Befürworter für das Leben. Mhm. Ich weiß, es gibt Situationen, wo ich das respektiere. Mhm. In deinem Fall sagt alles, aber wirklich alles. Da muss man einfach helfen, da müssen ihr Wege aufgezeigt werden und sie muss eine andere Einstellung, eine andere Haltung kriegen. Damit das Leben wieder lebenswert wird, wenn du schon 30 Jahre kaputt gemacht hast, nicht durch deine Schuld. Du hast ja gerade gesagt, wie es anfängt. Das ist ja nicht mal deine Schuld. Ja doch, das ist meine Schuld. Also Cornelia, ich war im Kindesalter natürlich nicht. Aber ich will mal sagen. Ab einem bestimmten Zeitpunkt war ich erwachsen und da war es in meiner Verantwortung, gut. zu sagen, entweder du trinkst noch oder du gut. trinkst nicht. Gut, das will ich dir zugestehen. Aber ich will dir auch zugestehen, dass ein Mensch, wenn er mit 11 Jahren so etwas erlebt hat und mit 12 Jahren gebrochen sein kann. Das ist keine lebenslange Entschuldigung für alle Sachen, aber das halte ich dir sehr auf deine Seite, dass es nicht nur in deiner Verantwortung lag. Jetzt liegt es in deiner Verantwortung. Jetzt ja. Eben. Ja. Jetzt sprengt es mir den Rahmen hier. Ja, ich habe ja gesagt. Nein, du brauchst ja gar keine. Ich habe mittlerweile auch schon gezweifelt, ob das so der richtige Weg ist. Du brauchst ja keine Gedanken über meine Zeit hier zu machen. Doch. Nein. Mach ich mir auch. Nein, überhaupt nicht. Ich spreche sehr gerne mit dir. Es ist mir ein Herzensanliegen, mit dir zu sprechen. Und ich habe dir das jetzt wirklich aus voller Überzeugung gesagt. Ich habe es dir nicht gesagt, um dir irgendwie in die Nase zu pinseln und dir irgendwas schön zu quatschen. Das mache ich nicht. Weiß ich, sonst hätte ich nicht angerufen. So. Und dieses Gespräch, ich glaube, eine ganz gute Menschenkenntnis habe ich schon. Ja, ja. So. Dieses Gespräch hat Magdalena, meine Psychologin, mitgehört. Mhm. Die wird jetzt weiter mit dir sprechen. Und die wird dir jetzt Sachen sagen, die du machen sollst und solltest. Das ist eine erfahrene Psychologin, die im klinischen Bereich arbeitet, meine Psychologin. Die wird dir genau sagen, was du tun kannst. Und da musst du es auch tun, Mann. Da musst du es auch tun. Stell dir doch mal vor, was für ein Glück für deine alten Eltern ist, wenn die mitbekämen, dem Mädchen geht's besser. Ganz ehrlich, ja. Ich glaube da nicht dran. Das ist weil es war meine Frage, wie ich es Ihnen beibringen kann. Das kann man Ihnen nicht beibringen. Das kann man Ihnen nicht beibringen. Das ist das Ende. Es ist mein festes. Ja, es ist. Ja, ich möchte das aber so. Ist jetzt gut. Schluss. Cornelia, wir machen das ja so: wir rufen dich an, du legst auf und ich bitte dich auch dann nochmal abzunehmen. Ja. Ja, versprochen. Versprichst du mir, dass du gleich wieder abnimmst, wenn die Magdalena. Ich halte meine Versprechen immer, ja. Das ist gut, das freut mich. Dann wird die Magdalena dich jetzt gleich anrufen. Okay. Ich sag dir alles Gute. Danke. Von Herzen. Mhm. Tschüss. Ciao. 0800 220 50 50. Unsere Telefonnummer. Das ist eine kostenfreie Nummer. Und ich möchte mal gerade zwischendurch eine Gelegenheit hier beim Schopfe fassen. Nachher vergesse ich das am Ende der Sendung. Am Ende der Sendung ist immer alles sehr hektisch bei uns. Heute ist bei mir in der Technik eine sehr nette Frau, nämlich die Annette Bastian. Und die Annette Bastian hat unsere Sendung hier über viele, viele, viele Jahre begleitet und hat heute Nacht ihre letzte Sendung und ihren letzten Arbeitstag bei 1 Live. Und ich möchte mich an dieser Stelle wirklich sehr herzlich bei ihr bedanken für die sehr professionelle und menschlich sehr, sehr freundliche und zuvorkommende Mitarbeit. Vielen Dank, liebe Annette Bastian. So, jetzt geht's weiter mit Sabine. Sabine ist 43 Jahre und Hans ist auch hier und der ist auch 43. Genau. Ich spreche zuerst mit Sabine. Erst mit Sabine, ja. Ja, soll ich gleich loslegen? Ja, bitte. Um was geht's, Sabine? Ach, um meinen Mann. Um den Hans. Den Hans. Ich glaube, der ist sexsüchtig. Haben wir schon mal miteinander geredet? Bitte? Haben wir schon mal miteinander geredet? Nein, wieso? War mir die Stimme so bekannt vor? Nee. Kommt. Also ich bin das erste Mal. Okay, dann täusche ich mich. Das kann ja auch schon mal sein. Also ja. dein Mann Hans ist sexsüchtig. Denke ich. Denkst du? Der will immer. Also das ist schon ganz schlimm. Ich habe schon extra eine Arbeit angenommen. Und dass ich wenigstens mal ein bisschen Freizeit habe, wenn der zu Hause ist, der kommt sogar in der Mittagspause, kommt der nach Hause. Und bis 6 morgens, bevor er aus dem Haus geht, wenn der frei hat, sowieso, das ist eine Katastrophe, ist das. Und ich sage ihn immer schon, weil es kann doch nicht normal sein zwischen 5 und 9 Mal. Er kommt aber nicht jedes Mal, sondern immer so, wo er geht und steht und gerade Lust hat, dann meint er, kann das machen. Und wie lange geht das schon so? Wie viele Jahre? Jetzt 10 Jahre verheiratet. Am Anfang fand ich das ja auch noch ganz schön. Und, ja. Ne? Und da war das aber auch nicht so extrem. Ich glaube manchmal, ob der Angst hat, dass er bald irgendwie nicht mehr kann oder so. Ich weiß es nicht. Aber er kann immer noch. Ja, der kann immer. Und du hast absolut nicht so viel Bock, dass es so oft passieren soll. Ich weiß ja gar nicht mehr, wann ich überhaupt Lust habe, weil es ja immer ist. Wenn so in euren besten Zeiten, was würdest du sagen, wie viel Mal in der Woche habt ihr Sex? Jeden Tag. Jeden Tag und dann mehrfach am Tag? Ja, zwischen 5 und 9 Mal. Und er hört nicht auf. Und da habe ich auch mal mit seiner Mutter drüber gesprochen. Der war als Jugendlicher aber schon so, dass er sich immer eingeschlossen hat und so. Da muss das schon irgendwie, ich weiß es nicht. Ich hab ja vorhin auch schon mal Männer gehabt, nicht? Und da war das auch mal normal, einmal am Tag. Und dann lässt das ja langsam nach, aber bei ihm wird das immer schlimmer. Jetzt gib mir mal den Hans. Ab kleinen Moment. Ja, bitte. Ja, hallo. Hans, grüß dich, hier ist Jürgen Domian. Ja, hallo. Ja, was höre ich da? Stimmt das so? Ja, so ganz so stimmt es nicht, aber ich sag mal, sexbesessen bin ich nicht, aber ich liebe meine Frau und ich... Aber sag mal, ist doch übertrieben bestimmt, was Sabine sagt, dass du bis zu 9 Mal am Tag, das glaube ich nicht. Ja, okay, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Also Nein, das ist gar nicht. Ach, Sabine, jetzt hör auf. Sabine, lass ihn mal ausreden, bitte. Nein, ich sag mal, wenn es hochkommt, also 5 bis 7 Mal auf alle Fälle. Mensch, du bist im Jahr von 43. Du schaffst 5 bis 7 Mal richtig volle Kanne, alles, das volle Programm? Ja, was heißt, ich sag mal, ich schäme mich auch ein bisschen dafür, aber... Oder futterst du Potenzpillen? Nein, auf keinen Fall. Nein, also es ist wirklich alles Natur. Natur, ja. Ja. Und du hast bis zu 5, 6 Mal, sagen wir mal, am Tag dann auch einen Orgasmus. Ja. Und hast immer eine perfekte Erektion. Ja. Das ist ja spektakulär. Nein, ich sage jetzt mal, ich liebe Sabine über alles und das ist mir jetzt auch ein bisschen peinlich, jetzt am Telefon mit dir darüber zu sprechen, weil ich... Glaube ich. Ja gut. Ich wollte das gar nicht glauben, weil Sabine sagte, wir müssen mal mit jemandem drüber sprechen und dann sagt sie zu mir, sie ruft jetzt bei den Dominieren an. Da habe ich gesagt, gerade hör auf zu spinnen und dann war ich gerade auf Toilette gewesen und komme wieder und dann sagt sie, du sprichst gleich mit den Dominieren. Verstehe, ist ein bisschen komisch, aber nun sind wir verbunden und das kriegen wir schon hin. Das klingt im ersten Moment so ein bisschen lustig und so, aber letztendlich ist es nicht lustig. Hat das schon zu Streitereien und großen Konflikten geführt in der Ehe? Ja, was heißt so? Ja, Konflikte auf alle Fälle. Streitereien gar nicht, aber Konflikte eben, ne? Wo wir lange diskutiert haben und ich weiß aber nicht, wie ich das bekämpfen kann oder so. Und das ist mir auch ein bisschen peinlich, damit zum Arzt zu gehen oder zum Psychologen zu gehen. Ja. Da bin ich meine, ich habe auch eine gewisse Ehre und bin ich im Stolz verletzt. Na klar, dazu gleich Näheres. Aber nochmal eine Frage. Es gibt dann Streitereien oder Konflikte, weil sie nicht will und du willst. Und dann drängst du sie, dass sie wollen soll? Ja, was heißt drängen? Also ich habe sie schon mal gedrängt. Immer machst du das. Aber ich sag mal... Naja, ich höre schon aus dem Hintergrund, dass das für sie das schon ein heikles Thema ist. Ja, klar, auf alle Fälle. Ne? Und dass ihr das ziemlich auf den Senkel geht alles. Nee, auf alle Fälle. Ich meine, aber wie kann ich das ändern? Hast du das immer früher auch schon gehabt? Bist du so groß geworden? Also seit du in der Pubertät warst? Ich war ziemlich früh in der Pubertät. Ja. Pubertät und auch früh reif, sagen wir es mal so. Und ja. War immer so? Ja, ich bin auch hyperaktiv, bin ich auch. Also das heißt, still sitzen und... Das heißt, in den Zeiten, als du keine Freundin hattest, hast du also ständig onaniert? Wo ich keine Freundin hatte, ja. Ja. Also nicht ständig, aber... öfters, sagen wir es mal so, ne? Ja. Also nicht, dass ich mir jetzt, okay, früher die Bravos angeguckt, weiß ja selber, Dr. Sommer ja, ja. Solche Dinger da, aber ja. Ich meine, das hat jeder Jugendliche ja früher gemacht gehabt. Ja, klar. Ne? Bist du denn, ihr seid 10 Jahre verheiratet, sagt Sabine? Seit 10 Jahren sind wir verheiratet, ja. Genau. Bist du ihr immer treu geblieben oder hast du auch mal Ausflüge gemacht? Nein, ich bin ihr treu geblieben. Also ich liebe sie über alles. Mhm. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe den den ersten Sex, also den ersten richtigen Sex und den besten Sex mit ihr erlebt. Vielleicht kommt das daher, weil ich sie so liebe. Ja, das ist ein gutes Kompliment für Sie. Da gibt's gar nichts zu reden. Also das Feuer brennt noch genauso wie vor 10 Jahren, wo wir uns kennengelernt haben. Und das ist gut. Das ist schön. Jetzt, das ist natürlich eine tolle Sache, eine gute Grundlage und schön für dich. Aber ernst zu nehmen ist natürlich, wenn der Partner, in deinem Fall ist ja die Partnerin, damit nicht klarkommt. Da gefährdet man unter Umständen in den weiteren Jahren vielleicht sogar die Ehe. Ja, nee, klar. Darüber habe ich mir auch schon Gedanken gemacht. Und Wie oft redet ihr über dieses Thema? Oder wie? Ja, das Thema ist doch eigentlich dann ständig präsent, weil du ständig willst. Ja, was heißt, wie oft reden wir über ein Thema? Ich habe auch schon manchmal das Gefühl gehabt, dass sie sich das einfach über sich ergehen lassen hat. Also so. Ja, aber das ist doch schlimm. Das ist doch schlimm. Das darfst ja, du nee, das Gefühl habe ich ja jetzt auch erst seit Kurzem gekriegt. Mhm. So wie sie mir das gerade beschrieben hat, mit ihrer Emotionalität auch und wie sie gerade so im Hintergrund dazwischen gerufen hat, hat die wirklich die Faxen dicke zurzeit. Die mag nicht mehr. Ja, ich kann es mir nicht vorstellen. Wir reden gleich weiter. Hans, gib sie mir doch nochmal kurz, bitte. Ja. Ja. Also Sabine, ist ja ein Typ, mit dem man reden kann. Das finde ich ja schon mal gut. Dann so redet er jetzt ganz normal. Also erstmal hat er gelogen, 6-mal der. Naja, okay. Weil, ist ja auch egal, ne? Also ich hatte ihn gerade gefragt, wie ernst das jetzt für dich ist. Wie sehr belastet dich das? Also ich weiß nicht. Ich habe mir schon überlegt, dann soll er zu einer anderen gehen. Ich kann nicht mehr. Ich kann mal auf Deutsch gesagt wirklich manchmal gar nicht mehr laufen. Das ist. Wann hast du denn, hast du überhaupt noch Lust? Nein. Überhaupt nicht mehr? Nee. Das heißt, du lässt alles über dich ergehen? Ja. Wie lange schon? Ja, sonst dann, das will er ja. Also wenn ich sage, ich will nicht, dann sagt er, Quatsch, du lügst ja. Und dann, das ist ihm ja egal. Ja. Wie lange lässt du alles schon über dich ergehen jetzt? Puh. Hans, wann hat das angefangen? Vor 5, 4 Jahren? So lange schon? Ja. So lange machst du das mit, obwohl du es gar nicht willst? Ja. Das würde mir auch erklären, warum du so aufgebracht bist. Ich will ihn ja nicht verlieren, aber... Du liebst ihn auch. Weil das geht nicht. Ich kann... Es geht einfach nicht. Ich habe schon richtig Angst. Jetzt hör mal auf. Ich verstecke mich ja sogar. Ich habe mich sogar schon mal bei meiner Nachbarin versteckt. Hm. Und dann ruft er an auf Handy und nochmal und nochmal. Und dann mache ich Handy aus. Und wenn ich dann nach Hause komme, warum ist das Handy aus? Ich war gerade hier, ich hatte gerade Zeit... Ja, so geht das immer nur. Du hast gerade so beiläufig gesagt, dann soll er woanders hingehen. Meinst du das ernst? Ey, das will ich ja auch das nicht, auch aber nicht. Du kannst ja auch nicht weitergehen. Also, ich habe das Gefühl, dass da richtig dicke Spannung zwischen euch... Ja, ich wollte ja mit ihm zusammen Sexualtherapeuten oder wie die heißen. Ja. Weißt du, da sagt er, oh ja, da gehen wir hin. Da denkt er so ein Tantra-Lehrer, dass ich das wieder Spaß kann. So. Ich sage, nee, das hast du falsch verstanden. So ein Blödsinn, der hat nur Sex im Kopf. Habt ihr eigentlich auch Kinder? Nee, zum Glück nicht. Dann ging das ja zeitlich gar nicht, alles unter einen Hut zu kriegen. Nee. Ja. Jetzt gibst du mir bitte den Hans nochmal, Sabine. Ach, ja, red mal den richtig ins Gewissen. Ja, ja. Ja? Hans, also sie ist ja schon... Ich muss jetzt mal dazu sagen, also meine Frau hat auch ein bisschen übertrieben jetzt. Nein, habe ich nicht. Also, dass ich Sex... Also, ich bin zwar auf einem gewissen Grade... zwar sexsüchtig, hört sich blöde an, aber... Ich habe da Lust dran und Spaß dran und ich schäme mich auch nicht dafür und deswegen sprechen wir jetzt auch damit also übereinander und ich schätze mal, das Problem haben mehrere, also wir haben bestimmt viele Männer, bloß die haben Angst darüber zu sprechen. Das mag sein. Insofern umso besser, dass wir beide jetzt miteinander reden. Hans, ich nehme das sehr ernst, was gerade die Sabine gesagt hat. Mhm. Ich nehme es ernst und habe Sorge um eure Ehe. Ja, wir machen uns ja auch schon Gedanken, wir sprechen ja auch schon oft. Ja, aber also es muss halt irgendwas passieren. Und ja, klar. So, ich finde, du hast gerade vorhin gesagt, du würdest dich schämen oder es ging gegen deine Ehre, wenn du mal zu einem Arzt gehen würdest. Ja, weil ich wieder doof vorkomme, wenn ich da auf dem Sofa sitze und dann musst du meine ganzen Probleme, also eine Ärztin sagen oder ein Arzt. Ja. Ich meine jetzt am Telefon, ich sehe dich nicht, jetzt sind wir voneinander getrennt, wir sprechen jetzt über ein Telefon aber so eine Person sitzt mir gegenüber. Ich weiß ja gar nicht, ob mir das... Wie ich darauf reagiere, ob ich so frei sprechen kann, so wie mit dir jetzt am Telefon. Ja, aber vielleicht ist das mal heute ein Anfang. Weißt du, was sicherlich auch kein schlechter Plan wäre, wenn du da ein bisschen Scheu hast, kann man ja auch verstehen, dass du ja gleich irgendwie zum Psychologen gehst und so, wenn du einfach mal ein Gespräch bei einem Mann, bei einem Urologen führen würdest. Mhm. Ich weiß noch nicht, ob das genau die richtige Adresse ist, aber das wäre sicher ein guter Anlaufpunkt, der dich dann auch kompetent sicher weiter beraten könnte. Also verkehrt wäre, das auf keinen Fall mal so ein Gespräch zu führen. Bloß ich weiß nicht, ob ich das... So, aber da bist du bei einem Arzt, der sich mit dieser Thematik Sexualität nun sehr gut auskennt und sich damit weißt beschäftigt. Weißt du auch nicht, ob das krankhaft ist? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Nein, es geht ja darum, dass das mal abgeklärt wird. Und ja, dass etwas in die Gänge kommt. Vielleicht ist das erste Gespräch mit einem Urologen gar nicht schlecht. Vielleicht kann daraus ein Gespräch mit einem Sexualtherapeuten werden. Ich weiß es nicht. Ich will dich da nicht so sehr beängstigen, was man alles machen könnte. Aber du musst was machen. Du musst etwas unternehmen. Ja, und am besten, dass Sabine da mitkommt. Oder alleine dahin. Du kannst ja erstmal alleine zum Urologen gehen. Geh mal erstmal alleine. Würde ich erstmal machen. Du musst etwas unternehmen, ja. Weil sonst die Gefahr besteht, dass das Ganze eskaliert und eure Ehe den Bach runtergeht. Nein, natürlich auf keinen Fall. Ja? Ich liebe meine Frau über alles. So. Hans, jetzt machen wir mal Folgendes. Also diese Urologengeschichte, die kannst du ja auf jeden Fall im Kopf haben, die kannst du schnell organisieren. Mhm. Wir würden euch aber gerne nochmal zurückrufen, um euch auch nochmal ein bisschen auszustatten mit ein paar Adressen, so was Sexualtherapie, Sexualberatung anbelangt. Ja, ist kein Problem. Also ich nehme jede Hilfe entgegen und wenn mir das helfen sollte. Und du brauchst dich da nicht schämen. Da sind Leute, die sich mit den Sachen auskennen. Das ist deren Job und da muss man sich nicht schämen. Das bleibt dann hinter verschlossenen Türen in der Praxis. Nein, ich bedanke mich erstmal, dass ich überhaupt mit dir was sprechen konnte. Ja, sehr gerne. Dafür sind wir hier. Wir haben jetzt ab und zu mal gesehen und da waren ja auch sicherlich auch ganz oft Gespräche gewesen, die auch nicht so schön waren. Genau. Wo sich Männer geschämt haben, das zu sagen oder wie auch immer. Bloß ich sage jetzt ganz einfach, ich stehe dazu und ja. Ich will ja selber, dass mir geholfen wird und dass Abhilfe geschaffen wird. Und gut, Hans, dann würde ich dich bitten, also Sabine nochmal herzlich zu grüßen von mir. Ja. Und aufzulegen und du wirst dann nochmal von uns zurückgerufen. Okay, alles klar. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend. Dankeschön. Und ein schönes Wochenende vielmehr. Ja, euch beiden auch. Alles Gute. Tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50 unsere Nummer und unsere E-Mail-Adresse domian@wdr. De. So, weiter geht es mit der Jasmin und Jasmin ist 20. Hallo Jasmin. Hallo. Jasmin, hallo. Guten Morgen. Um was geht's denn? Ja, es geht darum, ich bin seit 7 Jahren mit meinem Freund zusammen und der ist jetzt seit 2 Monaten im Knast. Warum? Wegen Drogen und schwerer Körperverletzung. Ist er schon verurteilt? Oder ist ja, er? Also der muss auf jeden Fall 2 Jahre. Er muss 2 Jahre? Ja. Das heißt, er hat aber ordentlich Dreck am Stecken. Auf jeden Fall, kann man sagen. Was hat er denn gemacht? Er hat mit welchen Drogen gehandelt? Marihuana und hier mit Speed. Speed? Und welche Körperverletzung hat er zu verantworten? Der hat immer so ein paar Problemchen gehabt wegen... Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall hat er wohl sein Geld nicht bekommen oder so und hat dann da Stress gemacht. Mhm. Ja, und derjenige hat dann halt eine Anzeige gemacht und... Ja. Also Stress heißt, er war gewalttätig? Auf jeden Fall, ja. Schlimm gewalttätig? Ja, derjenige war auch im Krankenhaus. Mhm. Schwer verletzt? Das weiß ich nicht genau, aber ich kann nur sagen, dass er seit ungefähr 2 Jahren fast auch also mich schlägt, also jetzt nicht regelmäßig oder so, aber dass ihm ab und zu mal die Hand ausrutscht. Das heißt, das geht seit Jahren. Bist du damit vertraut, dass er so komische Sachen macht, krumme Geschäfte macht? Gar nicht. Der war überhaupt nicht so. Also so kenne ich ihn gar nicht. Ach so, das war so ein Doppelleben, was der geführt hat? Nee, das ist ja erst seit 2 Jahren so. Der hat sich gedreht, als wenn er auf einmal ein anderer Freund gewesen ist. Na gut, also ich meinte ja so seit 2 Jahren. Immerhin seit 2 Jahren bist du damit konfrontiert. Auf jeden Fall, ja. Und seit 2 Jahren schlägt er dich auch? Also jetzt nicht regelmäßig, nur halt, wenn er viel getrunken hat, weil er hat auch ein kleines Alkoholproblem. Ja. Und wenn ich dann immer sage, hör doch mal auf oder trink doch mal weniger oder lass uns doch mal wieder was zusammen machen oder so, dann sagt er, ich soll mich nicht da einmischen und das ist halt sein Leben und er möchte das halt so machen und ich will ihm ja halt auch nur helfen, ne? Und dadurch, er fühlt sich halt total angegriffen und greift mich dann an. Wie schlägt er dich? Was hat er schon gemacht? Wie hat er dich geschlagen? Ja, also er hat mich schon einmal richtig geschlagen, so dass ich, also in mein Gesicht, dass mein ganzes rechtes Auge voll dick war und ich auf meiner rechten Seite kaum essen konnte. Mhm. Das ist ja schon sehr schlimm, sehr heftig. Ja, also... Ich konnte es auch gar nicht glauben, weil er war sonst immer so lieb zu mir und hat eigentlich alles für mich getan und dass er sich so geändert hat, da kann ich gar nicht glauben. Hat er auch noch Beruf gehabt, beruflich irgendwas getan zum Schluss? Er ist ja 23 und hat eine Ausbildung als Maler und Lackierer gemacht und ist dann auch arbeiten gegangen, aber dann hat er so eine Hautkrankheit bekommen an seine Hände und konnte dann halt wegen dem Lack oder so, die Arbeit da nicht mehr weitermachen. Ja. Und dann wurde er halt auch arbeitslos und wollte sich nebenbei ein bisschen Geld verdienen und fing dann halt alles so langsam an. Dann, da war halt die Drogen verkauft und so, weil er gedacht hätte, damit würde er ein bisschen Geld bekommen. Und schon war er in dem ganzen Schlamassel drin. Genau. Ja. Ja, und wir haben ja jetzt auch einen Sohn zusammen, der ist 13 Wochen alt. Ach, ihr habt doch ein Kind. Ja. Ein ganz, ganz frisches, kleines Kind. Ja. Das ist dein erster Freund, ne? Gehe ich mal von aus. Ja, sozusagen schon. Ich war 14, als ich ihn kennengelernt habe. Jetzt 21. So, jetzt ist er im Knast und wird dann noch eine ganze Weile im Knast bleiben. Ja, also ich meine, wenn er sich vielleicht gut führt oder so, dann kommt er vielleicht ein halbes Jahr früher raus, aber so wird er erstmal da sitzen. Wie ist das denn für dich jetzt, dass er im Knast ist? Also irgendwie erleichternd, aber auch irgendwie bin ich dann traurig, weil ich meine, ich muss den Kleinen ja hier alleine großziehen. Und das ist halt die schönste Zeit, wo man eigentlich bei dem Kind sein müsste, mit Mama und Papa. Und hat dich das denn erschüttert oder erschreckt, als du mitbekommen hast, was er angerichtet hat? Ja, auf jeden Fall. Also ich wusste gar nicht, wie ich mit der Situation umgehen konnte, weil ich habe mich nur gefragt, was ist mit dem Jungen passiert. Hat er sich denn dir gegenüber, ich gehe mal davon aus, dass ihr auch habt reden können seitdem miteinander, hat er sich dir erklärt oder irgendwas gesagt? Nee, er hat ja nichts zu mir gesagt. Er sagt ja einfach nur, ja, ist ein Fehler von mir gewesen, aber mehr sagt er auch nicht dazu. Warst du bei der Gerichtsverhandlung dabei? Nee. Aber er hat, muss ja mich um den Kleinen kümmern. Aber er hat alles gestanden und hat sich reuig gezeigt? Ja, also auf jeden Fall. Aber ich meine, das bringt ja nichts. Jetzt sitzt er ja halt da, ne? Und wann hast du hast ihn aber jetzt, du kannst ihn besuchen? Ja. Im Knast. Wann hast du ihn das letzte Mal gesehen? Ja, ich habe ihn mit meiner Mutter zusammen, habe ich ihn bis zum Gefängnis gebracht und seitdem nicht mehr gesehen. Ach so. Und planst du ihn zu besuchen? Bitte? Planst du ihn denn zu besuchen? Ja, aber doch schon, weil er vermisst mich ja auch. Schreibt mir ja Briefe und so und dass das alles falsch war und dass er uns beide liebt und alles. Aber ich meine, man kann ja viel reden, wenn der Tag lang ist. Ne? Das heißt, du bist sehr, sehr, das Vertrauen ist extrem angeknackst. Ja. Und du weißt gar nicht so richtig, wie du dich jetzt weiter verhalten sollst. Genau. Ich kann verstehen, dass das Vertrauen angeknackst ist, einmal dadurch, dass er straffällig geworden ist. Ja. Und dass das Vertrauen natürlich noch viel früher angeknackst war, nämlich dadurch, was heißt angeknackst, zerstört war, was er mit dir gemacht hat. Das ist ja im Prinzip genauso unverzeihlich, wenn er sich dir gegenüber so aufgeführt hat. Ja, vor allen Dingen, das war ja früher nie so. Die ganzen 5 Jahre war alles schön. Also der hat sich immer um mich gekümmert, sag ich jetzt mal. Stehst du jetzt in dem Zwiespalt und überlegst du, die Beziehung aufzugeben? Genau. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich möchte ihm, auf eine Art will ich ihm helfen, dass er aus diesem ganzen Schlamassel rauskommt. Aber ich alleine schaffe es nicht. Und er sieht es auch nicht ein, dass wenn ich jetzt sage, komm, wir gehen doch mal zum Psychologen oder sonst irgendwas, dann hält er mich für bekloppt. Der würde niemals mit mir da hingehen. Ja, du sitzt ja erstmal im Knast. Ja. Da kann er, hoffentlich wird er da ein bisschen betreut. Aber wahrscheinlich auch nicht, weil die Knäste überfüllt sind. Ja, nur ich weiß jetzt gar nicht, was ich machen soll. Also ich weiß ja auch gar nicht, mit wem ich darüber reden könnte, sag ich jetzt mal. Also meiner Mutter will ich nicht unbedingt mit ihr darüber sprechen, weil sie mag ihn ja auch und die kennt ihn ja gar nicht so. Die weiß auch nicht, was er mit dir gemacht hat. Nee, das weiß sie nicht. Sie weiß auch nicht, dass er wegen Körperverletzung drin ist. Sie weiß halt nur, dass er wegen Drogen drin ist. Warum erzählst du deiner Mutter nicht die ganze Wahrheit? Ja, weil ich sie nicht verletzen möchte, weil sie eigentlich immer gedacht hätte, er wäre der richtige Mann für mich. Na gut, du verletzt sie ja nicht, indem du ihr die Wahrheit sagst. Eigentlich muss man... Hast du ein gutes Verhältnis zu deiner Mutter? Ja, sehr. Ja, dann finde ich, hast du die Pflicht, deiner Mutter die reine Wahrheit zu sagen, damit sie deine Situation auch richtig einschätzen kann. Ja. Finde ich schon. für mich ist das nicht alles so einfach, weil ich kann mich einfach nicht trennen und ich weiß jetzt auch gar nicht, wie ich ihm helfen kann. Mhm. Ich glaube, erstmal glaube ich, dass du ihm nicht helfen kannst, dass es auch gar nicht deine Aufgabe ist, dass du ihm hilfst. Das ist verdammt nochmal seine Sache. Er hat sich da reingeritten und du musst er sich auch wieder versuchen, da rauszuholen. Ja, das ist ja jetzt so, weil wir haben ja jetzt ein Kind und... Natürlich, das verkompliziert die Lage, das stimmt schon. Genau, das finde ich halt so traurig. Dennoch, finde ich auch traurig. Aber ich finde ganz wichtig, dass der Kleine, ist es ein Junge? Ja. Ja, dass der Kleine eine zufriedene, hoffentlich irgendwann glückliche Mutter hat. Das ist ganz wichtig, ja, weil das überträgt sich natürlich auf so ein Kind in jeder Beziehung. Ich merke es, dass der Kleine, also wenn ich traurig bin und nein, dass der Kleine auch mit traurig ist. Deswegen glaube ich, so wie du mir das jetzt geschildert hast, dass die Richtung, die du selbst schon angedacht hast, dich von dem Mann zu trennen, die richtige Richtung ist. Wie ihm trennen. Bitte? Von ihm trennen. Ja, finde ich schon. Ja, aber das ist ja auch so, ich bin seit 7 Jahren mit dem zusammen und das ist nicht einfach so den Vergessen, dass er in Vergessenheit gerät oder so. Das ist völlig klar. Der soll ja auch nicht vergessen geraten. Ich hoffe ja sogar, dass ihr irgendwann einen sehr guten, soliden Kontakt miteinander habt, um das mit dem Kind zu managen. Der Typ hat dich über 2 Jahre immer wieder geschlagen. Was gibt es da eigentlich noch zu diskutieren? Aber ich weiß ja auch, er war ja in der Schwangerschaft mit dabei und er war auch immer so an meinem Bauch und hat gehorcht und hat sich eigentlich auch voll auf den Kleinen gefreut. Und du musst es entscheiden, was du fühlst. Du kannst ihm nicht helfen. Ich habe so ein Mischmaschgefühl. Ja, ich weiß. Aber letztendlich ist das ganz Wichtige ist, was dein Herz dir sagt, was deine Empfindungen nur für ihn sind. Nicht eine Verantwortung, die muss er selbst für sich tragen. Was für ein Gefühl hast du zu dem? Ist da noch Vertrauen? Ist da eine Hoffnung, dass der nochmal sich wirklich verändert? Kann man dem vergeben? Ja. Das musst du ganz für dich allein entscheiden. Ich finde, da ist so viel kaputt gemacht worden, dass... Ja. Also vor allen Dingen eigentlich auch, ich denke mal von ihm aus, das war gar nicht bewusst, das ist einfach so passiert. Er hat gar nicht gemerkt, was er damit kaputt macht. Ja, gut, das ist ja keine Entschuldigung. Entschuldigung. Aber da denke ich ja immer dran und hoffe ja, dass er einsieht, dass er was falsch gemacht hat und wieder mit mir einen Neuanfang macht. Das heißt, ohne... Also Jasmin, du hast jetzt eine Weile Zeit, dir das zu bedenken. Wir kommen dann jetzt, glaube ich, nicht weiter. Ich finde allein die Tatsache, dass er gewalttätig ihr gegenüber war und das immer wieder gemacht hat und immer wieder, ist schon, damit hat er sich schon ins Aus katapultiert. Aber das musst du für dich entscheiden. Ja. Ich muss jetzt Schluss machen. Okay. Wir haben noch eine ganze Menge andere Leute. Ich wünsche dir bei und für deine Entscheidung alles Gute und alles Gute für dein Kind. Dankeschön. Tschüss. Hier ist Jürgen und Alexandra, beide 38. Hallo. Nein. Hallo. 38 und 35. So, also ich habe erstmal den Jürgen. Der Jürgen ist wie alt? 38. So, und die Alexandra, die ist 35. So, und die Alexandra ist deine Freundin oder Frau? Die Frau. Können wir zu dritt sprechen oder musst du den Hörer rüberreichen? Nein, ich habe den Lautsprecher eingeschaltet, dass ich mithören kann. Das ist sehr gut. Hallo Alexandra. Hallo! Und zwar, wir haben einmal, ich sag mehr oder weniger aus Blödsinn, sag ich mal, einen Dreier ausprobiert. Ja? Wann war das? Vor ungefähr einem halben, dreiviertel Jahr. Ein Dreier mit, war ein Mann dabei oder eine Frau? Ein Mann. Ein Mann, ja. Genau. Und zwar ist es, wie sagt man dann, mein Ex-Schwager oder so. Und es ist hat sich eigentlich durch einen Blödsinn ergeben, weil ich gesagt habe, hast du mal Interesse dran, dass du mal uns beim Sex filmst oder so? Ja. Aber dann, das war natürlich in der Arbeit und nebenbei, ich habe ihm immer SMS hin und her geschrieben und dann habe ich ihm eine Auflage gemacht, du musst aber auch nackt sein. Ach so. Und dann hat sich das natürlich irgendwann ergeben. Ja. Und das hat uns natürlich so gefallen, wir haben das ausprobiert. Ja. Und jetzt hat bin ich natürlich auf die Idee gekommen, ja gut, mit ihm funktioniert es nicht mehr, das ist auch eine Freundin, dass ich zu meiner Frau gesagt habe, ja, wir möchten gerne mal in den Swingerclub gehen. Aber meine Frau traut sich natürlich nicht, weil sie hat, sage ich nicht mal gerade, nicht gerade Modelmaße. Also sie ist natürlich ziemlich füllig. Das Thema hatten wir gestern schon mal, dass ein Pärchen in den Swingerclub gehen wollte und die Frau nicht wollte. Der Grund ist, meine Frau hat natürlich auch, ja, ich sage jetzt einmal, gute 100 Kilo. Also schämt sie sich wegen ihres Äußeren. Genau. Alexandra. Das kann ich nicht. Ja, Alexandra. Da lacht mich jeder aus und was weiß ich und. Lass mich mal die Alexandra was fragen, Jürgen. Ja? Alexandra. Ja, Moment, gib's doch mal. Ja, gib's mal, müssen wir nicht so brüllen. Ja, hi. Hallo, hier ist die Alex. Alexandra, du würdest eigentlich schon gern, aber du schämst dich. Ja. Oder? Ich muss ganz ehrlich sagen, wo er jetzt gesagt hat, er hat angerufen, der Dreier war, wir haben den auch ein paar Mal gemacht, ne? War nicht nur eine einmalige Sache, ja. Aber... War nicht so dolle? Doch. Doch, aber du druckst so rum. Ja, ich druck so rum, weil er jetzt mit einem Swingerclub jetzt wieder gesagt hat, wobei ich sag, ich kann das nicht mit jedem. Ja. Ach so. Du bist schon interessiert an so sexuellen Sachen, aber du kannst das nicht mit jedem x-beliebigen Fremden. Genau. Verstehe. Und stimmt das auch, dass du dich aufgrund, weil du ein bisschen fülliger bist, schämst, in den Club zu gehen? Ja, das kommt vielleicht auch noch dazu. Wobei, ja. Ich war noch nie im Swingerclub, was ich aber so höre und lese und mitkriege, ist das, glaube ich, überhaupt kein Problem. Da gibt es Menschen aller Couleur, dicke, dünne, alte, schöne, weniger schöne. Ich glaube, das ist egal. Ist völlig egal. Das mag ja auch sein, aber wie gesagt, ich bin ein bisschen erstaunt über meinen Mann, dass ihm das gefällt, wenn ich mit einem anderen Mann Sex habe. Ach, da bist du erstaunt. Ja. Auch wenn das ein Typ ist, den du ganz gut findest. Ja, genau. Warum bist du da erstaunt? Ist er, was irritiert dich daran? Ja, dass er das so toleriert, ne? Dass er sagt, ihm gefällt das, ne? Ich will jetzt nicht ins Detail gehen, aber wenn ich mit einem anderen Typen Sex habe und... Also dir würde es nicht gefallen, wenn du zugucken würdest wie dein Mann mit einer anderen Frau? Genau, das würde mir überhaupt nicht gefallen. Ja, kann ja sein, dass die Geschmäcker sind ja verschieden, dass dir das nicht gefällt, aber umgekehrt ihn das in irgendeiner Weise reizt. Das gibt es genau. Ja als Spielart. Das reizt ihn, ne? Die Frage ist natürlich... Ich meine, ich habe ja auch nichts dagegen, wir haben das jetzt abgesprochen gehabt und das war klar, ja. Dass wir das auch machen und wir haben auch in unserer Ehe jetzt kein Problem damit, aber er sagt halt immer, er möchte es wieder. Ja. Und dann sind wir wieder beim Swingerclub. Und ich habe einfach, ja, wegen Körperfülle oder weil ich es vielleicht auch nicht kann, na, mit einem wildfremden Typen, den ich nicht kenne. Also Alexandra, ich will dir mal sagen, das ist immer das meine Meinung bei dem Thema, wenn man Swingerclub oder sowas überlegt. Wenn man da Bedenken hat, dann soll man das nicht machen. Dann macht man es nicht. Du musst dich dabei gut fühlen und wohlfühlen. Wenn du dich ja in irgendeiner Weise nicht wohlfühlst, ist das Thema vom Tisch. Das muss man gar nicht begründen und großartig erklären. Also, ich würde das mal so jetzt zu euch sagen. Wir können das leider nicht weiter vertiefen, aber so als Richtung bloß nichts erzwingen. Das muss alles richtig Spaß machen und von allen Seiten freiwillig sein. Ich meine, wie gesagt, ich würde es ja auch mal ausprobieren. Hätte ich jetzt auch nichts dagegen, aber... Oder du probierst es einmal aus und dann weißt du, woran du bist. Genau. So. Oder auch so. Schönen Gruß an den Jürgen. Ja. Tschüss. Jetzt frage ich mal ganz kurz hier noch, ich habe hier noch eine Jessica, 27. Was ist da los? Hallo Jessica. Hallo Domian. Ja, ganz schnell. Mein Vater ist ein begeisterter Fan und ich wollte ihn auf diesem Weg ganz herzlich zum Geburtstag gratulieren. Na, das ist ja super. Wie heißt der Papa denn? Friedrich. Friedrich, und wo wohnt der Friedrich? In welcher Stadt? In Bochum und wird heute 65. Und wird 65? Ja. Lieber Friedrich, in Bochum, herzlichen Glückwunsch und alles Gute von uns, von deiner Tochter, von allen zu deinem Geburtstag. Haben wir noch geschafft, Jessica. Alles Liebe dir auch. Dankeschön. Tschüss. In der Technik, Annette Bastian. Und wir sind nächste Woche Montag wieder da. In der Nacht von Montag auf Dienstag mit einer freien Themennacht. Ich wünsche euch ein gutes und schönes Wochenende. Und ihr könnt dann Montag wie immer ab 0 Uhr euch hier bei uns schon melden. Bis dahin. Tschüss.